Abschnitt 22 aus Ulschurhernd 1 von Karl May. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel. In der Kaktusfalle, Teil 7. Es war jetzt hohe Zeit, uns auf den Weg zu machen, denn Ulschurhernd war mit seinen Apachen unseren Augen schon entschwunden. Die Dragoner formierten eine Linie, welche sich während des Rittes zu einem Halbkreise auszubilden hatte. Ich platzierte mich voran, und dann ging es im Galopp vorwärts, auf der großen, ausgetretenen Fährte zurück und auf die 100 Bäume zu. Es galt, so schnell zu sein, dass die Roten vollständig überrascht wurden und keine Zeit zur Überlegung fanden. Wir flogen wie ein Sturm über die Ebene, still und lautlos. Nur der Hufschlag der Pferde war zu hören. Der Boden verschwand sozusagen hinter uns, unsere Linie rundete sich. Die beiden Spitzen griffen schneller aus als die Mitte. Wir näherten uns dem Lager mit rapider Schnelligkeit. Dort sah man uns, ohne zunächst zu erkennen, wer wir waren. Als dann die Comanchen sahen, dass sie es mit Bleichgesichtern zu tun hatten, stießen sie ein marktdurchdringendes Geheul aus, griffen zu den Waffen und rannten nach ihren Pferden. Zu spät, denn unser Halbring hatte sich bereits geschlossen. Nun wollten sie sich nach rückwärts wenden. Da aber erscholl weithin und über das ganze Lager und in die Wüste hinaus der Kriegsruf der Apachen. Er klingt wie ein mit der höchsten Kopfstimme ausgestoßenes, langgezogenes Hihihi, bei welchem man mit der Hand auf den Mund tremuliert. Als die Comanchen diesen Ruf hörten, wichen sie schnell von den Büschen zurück, denn sie erkannten, dass sie auch auf dieser Seite eingeschlossen seien. Wir hielten außer Schussweite von ihnen und sahen, welch eine Verwirrung sich ihrer bemächtigt hatte. Sie liefen hin und her, laute Rufe ertönten. Da sie aber sahen, dass ihnen von keiner Seite etwas geschah, wurden sie ruhiger und hielten in einem engen Trupp am Lasser beisammen. Da stieg ich vom Pferde und ging langsam auf das Lager zu. Sie sahen mich kommen und waren jedenfalls sehr neugierig auf das, was ich beabsichtigte. Ich näherte mich ihnen bis auf eine Entfernung von 200 Schritten und rief ihnen zu. Die Krieger der Comanchen mögen mich hören. Hier steht Old Shatterhand, der weiße Jäger, der mit Nale Masiuf sprechen will. Wenn der Häuptling der Comanchen Mut besitzt, mag er sich mir zeigen. Es entstand eine augenblickliche Bewegung unter ihnen, und trotz der Entfernung und trotzdem sie leise sprachen, war es mir, als ob ich halb unterdrückte Ausrufe des Schreckens hörte. Nach einer Weile trat einer hervor, welcher mehrere Federn im Schopfe trug. Er schwang den Tomahawk und rief mir zu. »Hier steht Nale Masiuf, der Häuptling der Comanchen. Wenn Old Shatterhand seinen Skalp geben will, mag er herkommen. Ich werde ihn mir nehmen.« »Sollen das die Worte eines tapferen Häuptlings sein?« antwortete ich. »Ist Nale Masiuf so feig, dass ihm ein Skalp, den er haben will, entgegengebracht werden muss? Wer Mut besitzt, der holt sich ihn.« »So komme Old Shatterhand her, um zu erfahren, ob er den meinigen bekommen kann.« Old Shatterhand geht nicht auf Skalpe aus. Er ist ein Freund der roten Männer und wünscht, sie vor dem Tode zu bewahren. Die Krieger der Comanchen sind ringsum eingeschlossen. Ihr Leben gleicht der Wolle der wilden Rebe, die jeder Windhauch mit sich nimmt. Aber Old Shatterhand möchte sie retten. Nale Masiuf mag zu mir kommen, um sich mit mir zu beraten. »Nale Masiuf hat keine Zeit«, erscholl es zurück. »Wenn er keine Zeit zur Beratung hat, so wird er Zeit haben zu sterben. Ich gebe ihm eine Frist von 5 Minuten. Hat er da noch nicht zugesagt, so werden unsere Gewehre sprechen. Hau!« Mit diesem indianischen Worte der Bekräftigung drückte ich aus, dass ich fest entschlossen sei, meine Drohung auszuführen und dass mich nichts daran hindern könne. Der Häuptling trat zu seinen Leuten zurück und verhandelte mit ihnen. Als die 5 Minuten verflossen waren, rief ich ihnen zu. »Die Frist ist vorüber. Was hat Nale Masiuf beschlossen?« Er kam wieder einige Schritte vorwärts und fragte. »Meint Old Shatterhand es ehrlich mit dieser Unterredung?« »Old Shatterhand handelt stets ehrlich.« »Wo soll sie stattfinden?« »Grad in der Mitte zwischen uns und euch.« »Wer soll daran teilnehmen?« »Nur du und ich.« »Und jeder kehrt frei zu den Seinen zurück?« »Ja. Bis wir zurückgekehrt sind, dürfen die Krieger keiner Partei eine Feindseligkeit begehen.« »Das versteht sich von selbst.« »Und wir haben keine Waffen bei uns.« »Keine.« So mag Old Shatterhand gehen und alle seine Waffen ablegen. Ich werde gleich kommen. Ich kehrte nach unserer Linie zurück und legte alles, was ich an Waffen besaß, bei meinem Pferde nieder. Als ich mich dann umdrehte, sah ich Nale Masiow schon kommen, mit langen, eiligen Schritten. Gar nicht so langsam und würdevoll, wie es ihm als Häuptling ziemte. Das fiel mir auf. Er wollte sichtlich eher am Platze sein als ich. Warum? Es musste das unbedingt einen Grund haben. Während ich ihm gemessenen Schrittes entgegenging, beobachte ich ihn scharfen Auges. An einer Stelle, welche die angegebene Mitte sein konnte, blieb er stehen und setzte sich nieder. Dabei hielt er die rechte Hand länger hinter sich, als notwendig war, um sich beim Niederlassen zu stützen. Hatte das einen Grund? Und wenn es einen hatte, welcher konnte es sein? Hatte er etwas hinter sich gelegt, was ich nicht sehen sollte? War er darum so rasch und eher als ich gekommen, um diesen Gegenstand verbergen zu können? Musste diese Frage mit Ja beantwortet werden, so konnte dieser Gegenstand nichts anderes als eine Waffe sein. Jetzt hatte ich ihn erreicht und stand nur noch 3 Schritte von ihm entfernt. Sollte ich diese 3 Schritte auch noch tun, um zu sehen, was er hinter seinem Rücken hatte? Nein, das wäre Old Shatterhands nicht würdig gewesen. Ich setzte mich langsam nieder. Dann bohrten sich unsere Augen förmlich ineinander. Jeder wollte seinen Gegner taxieren, und zwar richtig taxieren. Nale Masiow war ein lang und schmal gebauter, aber stark knochiger und sehnenkräftiger Mann im Alter von vielleicht 50 Jahren. Seine Backenknochen traten weit hervor, seine scharfe Adlernase und die dünnen zusammengekniffenen Lippen ließen in Verbindung mit den kleinen, wimperlosen Augen auf festen Willen, Tatkraft, Falschheit und Verschlagenheit schließen. Er betrachtete mich langsam vom Kopfe bis zu den Füßen herab, öffnete dann den Gürtel und das Jagdhemde und sagte: »Old Shatterhand mag hersehen.« »Warum?« fragte ich. »Um sich zu überzeugen, dass ich keine Waffe habe.« Nun war ich gerade im Gegenteil vollständig überzeugt, dass er hinter sich ein Messer oder etwas Ähnliches liegen oder in die Erde gesteckt hatte. »Warum sagt Nale Masiow diese Worte?« antwortete ich. »Sie sind überflüssig.« »Nein, du sollst sehen, dass ich ehrlich bin.« Nale Masiow ist ein Häuptling der Comanchen, und Old Shatterhand ist nicht nur ein weißer Jäger, sondern er wurde zum Häuptlinge der Mescalero-Apachen ernannt. Die Worte von Häuptlingen müssen wie Schwüre gelten. Ich habe versprochen, keine Waffe mitzubringen, und so habe ich keine mit. Das brauche ich dir nicht erst zu zeigen und zu beweisen. Indem ich dies sagte, bog ich das rechte Bein ein und legte den Fuß unter das linke, um schnell aufspringen zu können. Er achtete darauf nicht. Er fühlte gar wohl den Stich, den ich ihn mit meinen Worten versetzt hatte, und antwortete: »Old Shatterhand spricht sehr stolz. Es wird die Zeit kommen, in welcher er demütiger redet.« »Wann wird das sein?« »Wenn wir ihn gefangen genommen haben.« »Da kann Nale Masiow warten, bis er gestorben ist. Du wirst mein Gefangener, aber ich werde nicht der deinige sein.« »Uff, wie könnte Nale Masiow gefangen werden?« »Du bist es schon.« »Jetzt?« »Ja.« »Old Shatterhand führt Behauptungen im Munde, ohne sie beweisen zu können.« »Der Beweis liegt vor deinen Augen. Sieh dich um.« »Pshaw, ich sehe Bleichgesichter«, sagte er mit einer unendlich wegwerfenden Handbewegung. »Diese Bleichgesichter sind geübte Soldaten, denen deine Krieger nicht widerstehen können. Sie sind Hunde, denen wir die Felle lebendig über die Ohren ziehen werden. Kein solches Bleichgesicht ist imstande, es mit einem Roten aufnehmen zu können.« »So sag einmal, ob die Apachen rote Krieger sind.« »Sie sind es.« »So magst du erfahren, dass der hintere Teil eures Lagers von Apachen eingeschlossen ist.« »Old Shatterhand lügt.« »Ich lüge nie, und du weißt gar wohl, dass ich auch jetzt die Wahrheit sage. Oder willst du behaupten, das Kriegsgeschrei der Apachen nicht gehört zu haben? Bist du taub?« »Wie groß ist ihre Zahl?« Ich war natürlich nicht so aufrichtig, ihm zu sagen, dass es nur 50 waren. Ich antwortete: »So groß, dass sie allein genügen, euch zu vernichten.« »Sie mögen sich zeigen.« »Du wirst sie sehen, sobald es mir beliebt.« »Von welchem Stamme sind sie?« »Vom Stamme der Mescaleros, zu welchem ich und Winnetou gehören.« Bei diesem Namen hob er schnell den Kopf und fragte: »Wo ist Winnetou?« »Im Llano Estacado.« »Er mag sich sehen lassen, wenn ich es glauben soll.« »Du wirst ihn zu sehen bekommen. Er reitet mit 50 Apachen vor Wupperwumugi her.« »Uff, uff!« »Um die Pfähle in die Erde zu stecken, welche in das Verderben führen.« »Uff, uff!« rief er wieder aus. Winnetou verrichtet diese Arbeit anstelle des jungen Häuptlings Shiba Big, der sie nicht tun kann, weil wir ihn gefangen genommen haben. Nun führt Winnetou mit seinen Pfählen die Comanchen so in die Irre, wie Shiba Big die weißen Reiter in den Tod des Verschmachtens führen sollte. Jedes Wort, welches ich sagte, war ein Schlag für Nahle Masiow. Er versuchte, sich zu beherrschen, konnte aber die Aufregung, in welcher er sich befand, nicht ganz verbergen. Seine Stimme zitterte, als er in scheinbar leichtem Tone sagte: »Ich verstehe nicht, was Old Shatterhand spricht. Er mag doch deutlicher reden.« »Du weißt gar wohl, was ich meine.« »Nein?« »Lüge nicht. Glaubst du, Old Shatterhand täuschen zu können? Das würde dir nicht gelingen, selbst wenn in deinem Kopfe die Klugheit sämtlicher Comanchen-Häuptlinge wohnte, was allerdings ganz und gar wenig ist. Von dir kommt doch der Plan, den ihr hier ausführen wollt.« »Welcher Plan?« »Die weißen Reiter durch falsch gesteckte Pfähle in die Irre zu führen.« »Old Shatterhand scheint zu träumen.« »Leugne nicht. Du lügst, ich aber rede in aller Aufrichtigkeit mit dir. Als du geschlagen worden warst, sandtest du nach 109 Kriegern heim. Zugleich schicktest du zwei Boten nach dem blauen Wasser zu Wupperwumugi, die ihm deinen Plan mitteilen sollten. Ich habe sie belauscht, ehe sie über den Reo Pecos gingen.« »Uff, ich werde sie aus der Reihe der Krieger stoßen.« »Tue das. So unvorsichtige und schwatzhafte Leute sind nicht wert, Krieger zu heißen. Ich habe auch Wupperwumugi selbst belauscht und alles erfahren, ohne dass er es ahnte.« Er sagte nichts dazu, aber sein Auge war durchdringend und forschend auf mich gerichtet. Dabei schien es hinter den Lidern zu zittern, wie vor einer zurückgehaltenen Angst. Ich fuhr fort: »Ich habe auch die 6 Kundschafter belauscht, welche Wupperwumugi nach Osten sandte. Sie haben im Malchese Chi sterben müssen.« »Uff, darum sind sie nicht zurückgekehrt, und darum haben wir sie hier nicht getroffen.« »Es wird dir noch manches andere Licht aufgehen. Winnetou ist sofort und schleunigst nach dem Llano Estacado geritten, um den Bloody Fox zu warnen, und hat vorher nach so viel Kriegern der Apachen gesandt, wie nötig waren, euren Anschlag zu vereiteln. Mit diesen Apachen bin ich euch vorausgeeilt und habe Shiba Big mit seinen 50 Kriegern gefangen, als sie die Pfähle einsteckten, mit deren Hilfe ihm Wupperwumugi folgen sollte.« »Sagst du die Wahrheit?« stieß er mühsam hervor. »Ich sage sie. Dann haben wir, so wie ihr es den weißen Reitern machen wolltet, für euch die Pfähle falsch gesteckt. Das hat Winnetou mit 50 Apachen besorgt, deren Spuren Wupperwumugi für die Fährte der Comanchen halten sollte, die bei Shiba Big waren.« »Uff, das hat euch der böse Manitou eingegeben.« »Der gute Manitou. Der böse ist euer Ratgeber, nicht der unsrige.« Nun reitet Wupperwumugi hinter den Apachen her und glaubt, Shiba Big vor sich zu haben. Er wird in eine wasserlose Wüste kommen und so vom Kaktus eingeschlossen sein, dass er sich ergeben muss, wenn er nicht verschmachten will. »Old Shatterhand ist das Böseste, das Allerschlimmste der Bleichgesichter«, zischte er mich wütend an. »Das glaubst du selbst ja nicht. Du weißt, dass ich es gut mit allen roten Männern meine. Ich will auch jetzt alles zum Guten führen und euch zum Frieden mit euren Feinden bringen.« »Wir wollen keinen Frieden.« »So erntet ihr Blut, ganz wie ihr wollt. Als heute die weißen Reiter kamen, habe ich sie gewarnt und ihnen gesagt, dass du mit deinen Kriegern ihnen folgest. Da haben sie sich mit meinen Apachen vereinigt und euch hier aufgelauert. Nun seid ihr so umzingelt, dass keiner von euch entkommen kann.« »Wir werden kämpfen.« »Versucht es doch.« »Es ist kein Versuch, sondern es wird gelingen.« »Pscha! 100 Schüsse von den Bleichgesichtern, die du hier siehst, dazu meine Zauberflinte und das Gewehr Old Shurhands, der niemals fehlt.« »Old Shurhand ist da?« »Ja.« »Wo?« Oh. »Er befindet sich da oben bei den Apachen, deren Kugeln auch unter euch wüten werden. Es ist ganz unmöglich, dass ihr uns entkommen könnt.« »Du täuschest mich, um mich zur Ergebung zu bewegen.« »Ich sage die Wahrheit.« »Shiba Big ist nicht gefangen.« »Er ist gefangen. Ich beweise dir das, indem ich dir sage, dass er 30 Na'i'ini und 20 Comanchen seines Stammes bei sich hatte. Und Wupa'umugi geht nicht in die Irre. Er ist auf dem Weg zur Falle, in der wir ihn gefangen nehmen wollen. Ich will dir sogar sagen, dass ich, während er am Blauen Wasser lagerte, nach dem Ka'am Kulano geritten bin, wo sein Stamm wohnt. Von da habe ich alle seine Medizinen mitgebracht. Uff, die hast du gestohlen? Ich habe sie von den Lanzen genommen, welche vor seinem Zelte stecken. So ist er verloren. Verloren! Das ist er allerdings, wenn er nicht Frieden macht. Und das wird er schon deshalb tun, um wieder zu seinen Medizinen zu gelangen, den qualvollen Tod des Verschmachtens gar nicht gerechnet. Nahle Masiuf senkte den Kopf und sagte nichts. Du wirst nun einsehen, fuhr ich fort, dass du weder auf Shiba Big noch auf Wupa'umugi rechnen kannst. Es bleibt auch dir nichts übrig, als dich zu ergeben. Er schwieg eine ganze lange Weile. Was dachte er? Was ging in ihm vor? Er macht ein sehr, sehr niedergeschlagenes Gesicht, aber gerade weil er dies so zeigte, traute ich ihm nicht. Da blickte er wieder auf und fragte, »Was geschieht mit Shiba Big und seinen Leuten?« »Wir werden sie freigeben, weil noch kein Blut zwischen uns geflossen ist.« »Was werdet ihr mit Wupa'umugi tun?« »Auch er wird mit seinen Kriegern frei, wenn er so klug ist, sich nicht zu wehren.« »Und was hätte ich mit meinen Kriegern zu erwarten, wenn wir uns euch jetzt überlieferten?« »Auch die Freiheit.« »Wann?« »Sobald wir darüber beschlossen haben.« »Und die Beute?« »Wir Weißen trachten nicht nach Beute, aber die Apachen werden eure Pferde verlangen.« »Wirst du sie ihnen geben?« »Ja.« »Sie gehören aber doch uns.« »Ihr habt den Kampf begonnen und müsst die Folgen tragen. Die Gerechtigkeit verlangt eine Entschädigung für die, welche ihr angegriffen habt und töten wolltet. Ihr müsst froh sein, wenn ihr mit dem Leben davon kommt.« »Aber wir brauchen unsere Pferde.« »Zu Raubzügen, ja. Wenn ihr keine habt, müsst ihr Ruhe halten.« »Wir sind stets Freunde der Ruhe und des Friedens gewesen.« »Sprich nicht so lächerlich. Stets sind es die Comanchen gewesen, welche den Unfrieden angestiftet und den Kampf begonnen haben. Das weißt du ebenso gut, wie ich es weiß.« »Die Waffen aber wird man uns wohl lassen?« erkundigte er sich weiter. »Das weiß ich nicht.« »Du musst es wissen.« Bei diesen Worten blitzten seine Augen für eine Sekunde auf und er griff mit der rechten Hand langsam hinter sich. »Ich wusste, dass jetzt höchstwahrscheinlich ein Angriff auf mich erfolgen werde,« antwortete aber trotzdem ganz ruhig und gelassen. »Ich kann es jetzt nicht wissen, weil ich mit Winnetou und Old Shorehand darüber beraten muss.« »Wirst du vorschlagen, dass wir sie behalten dürfen oder nicht?« »Die Pfeile, Bogen und Messer, auch die Tomahawks mögt ihr behalten. Ihr braucht sie zur Jagd, um euch zu ernähren.« »Aber die Gewehre?« »Die werden wir euch wohl nehmen, denn die sind es, ohne welche ihr nicht Krieg führen könnt. Habt ihr keine Gewehre mehr, so müsst ihr endlich Frieden halten.« Ich hätte anders antworten, ihm das erwartete Versprechen machen können. Vielleicht hätte er da jetzt auf seinen heimtückischen Angriff verzichtet. Aber eines Teils widerstrebte es mir, diesem Manne auch nur die kleinste Konzession zu machen. Und andernteils glaubte ich, ihn gerade durch seine Hinterlist umso leichter und schneller in meine Gewalt zu bekommen. »Frieden halten«, fragte er. »Das wollen wir nicht. Wir wollen den Kampf. Da hast du ihn.« Er sagte die letzten vier Worte mit erhobener Stimme. Seine Augen glühten auf, sein Oberkörper bog sich blitzschnell zu mir herüber und in der rechten blitzte sein Messer. »Sonderbar, Messer. Also ganz so, wie ich zu dem Kommandanten gesagt hatte. Ich war auf meiner Hut gewesen. Kam er mir schnell, so kam ich ihm noch schneller. Ein rascher Griff mit meiner linken Hand und ich hatte seine rechte Faust mit dem Messer gefasst. Dann versetzte ich ihm, indem ich mich aufrichtete, mit der rechten zwei solche Schläge gegen die Schläfe, dass er wie eine leblose Puppe zusammensank. Das Messer in der Hand sprang ich vollends auf und rief den mit Spannung uns beobachtenden Comanchen zu. »Das ist Verrat. Nahle Masiuf wollte mich erstechen. Hier habt ihr sein Messer.« Ich schleuderte es weit fort in der Richtung nach ihnen hin. Dann fasste ich den betäubten Häuptling beim Gürtel, hob ihn auf, warf ihn mir über die Schulter und rannte mit ihm fort, unserer Aufstellung zu. Was gab es da für ein Brüllen und Heulen hinter mir? Die Comanchen kamen gerannt, mich zu verfolgen. Da krachten oben von der Höhe mehrere blinde Schüsse herab. Old Shorehand hatte den Befehl dazu gegeben, um die Comanchen zu erschrecken. Er erreichte seinen Zweck und sie gaben es auf, mir nachzuspringen, aber ihr Brüllen und Wehklagen dauerte fort. Der Häuptling wurde gebunden, dann nahm ich den Stutzen in die Hand und ging wieder auf das Wasser zu. In Sprechweite angekommen, machte ich den Comanchen am Zeichen zum Schweigen. Sie gehorchten und ich rief ihnen zu. Die Krieger der Comanchen mögen aufmerksam hören, was Old Shatterhand sagt. Sie wissen, dass ihr Häuptling ein Messer mit zur Beratung genommen hat, obgleich bestimmt war, dass wir ohne Waffen zu kommen hatten. Nale Masiuf wollte mich erstechen, worauf seine Leute auf uns eindringen sollten. Ich war vorsichtig und vereitelte es. Die Faust Old Shatterhands hat ihn zu Boden geschmettert. Aber er ist nicht tot, sondern nur besinnungslos. Sobald er wieder zu sich kommt, werde ich weiter mit ihm sprechen. Bis dahin wird euch nichts geschehen, wenn ihr euch ruhig verhaltet. Versucht ihr aber zu entfliehen oder hören wir von euch einen einzigen Schuss, so werdet ihr sofort hunderte von Kugeln bekommen. Ich habe gesprochen. Hau! Diese Drohung machte den gewünschten Eindruck. Die Comanchen bildeten einen engen, fehlbewegten Haufen, blieben aber sonst ruhig. Als ich zurückkam und bei Nale Masiuf niederkniete, um ihn zu untersuchen, sagte der Kommandant zu mir. Wollte er euch wirklich erstechen? Ja. Und ihr trautet ihm? Nein, ich ahnte sofort, dass er ein Messer hinter sich liegen hatte. Wie gut, dass ich nicht an eurer Stelle war. Das denke ich auch. Ich besitze eure scharfen Augen nicht. Mich hätte er sehr wahrscheinlich erstochen. Wer weiß, ob er das für der Mühe wert gehalten hätte, Sir. Für der Mühe wert? Soll das heißen, dass ich keinen Messerstich oder keinen Schuss Pulver wert bin? Ich wollte damit nur sagen, dass so ein Roter einen so kühnen und gewagten Streich nur dann ausführt, wenn es sich darum handelt, einen Mann aus dem Wege zu bringen, dem ungewöhnlich gefährlich ist. Ah, so. Was tun wir nun mit dem Verräter, dem Halunken? Ich schlage vor, was? Dass wir ihn schimpflich aufknüpfen? Ein Kerl, der bei einer solchen Beratung sein Versprechen bricht, muss baumeln, unbedingt baumeln. Wenn auch das nicht, aber ich werde nun kurzen Prozess mit ihm machen. Es ist gut, dass er seine Medizin nicht im Lager gelassen, sondern um den Hals hängen hat. Warum? Das wird ihn gefügiger machen. Wartet, bis er aufwacht, was gar nicht lange dauern wird. Da kann ich euch inzwischen eine Frage vortragen. Welche? Während ihr mit diesem Kerl verhandeltet, habe ich mir das, was wir miteinander besprochen haben, noch einmal reiflich überlegt. Und euch Polanders besonnen. Ja? Inwiefern? Es widerspricht aller militärischen Tradition und Gepflogenheit, solche rote Strolche zu besiegen, ohne sie zu bestrafen. Glaubt ihr wirklich, mit den Comanchen ohne mich fertig zu werden? Ja, ich brauche euch nicht dazu. So möchte ich lieber nicht mit in den Llano gehen. Wie tief müsst ihr in denselben eindringen? 2 starke Tagesmärsche. Alle Wetter, das ist weit. So viel Proviant haben wir nicht bei uns. Nehmt ihr es mir übel, wenn... Er schämte sich doch einigermaßen, die Frage vollends auszusprechen. Mir war es, offen gestanden, gar nicht unlieb, wenn ich ihn und seine Leute los wurde. Was brauchten sie von der Oase und anderen Geheimnissen zu erfahren? Darum antwortete ich bereitwillig. Wenn ihr zurückkehrt? Oh, ich habe gar nichts dagegen. Wirklich nicht? Nein, nicht das Geringste. Das ist mir lieb, sehr lieb. Hierher an den Llano habe ich mich verlocken lassen. Meine eigentliche Aufgabe liegt oben in der Ebene, jenseits des Mystic Canyon. Mit diesem Nale Masiuf bin ich nur deshalb zusammengeraten, weil er mir in den Weg lief. Ich werde zurückkehren und hier nur so lange warten, bis ihr mit diesen Comanchen fertig seid. Da werdet ihr nicht ohne Gewinn zurückkehren. Wieso? Ihr sollt Beute haben. Was tue ich mit diesen Roten? Soll ich sie mit im Llano herumschleppen, sie tränken und ernähren, sie als Gefangene bewachen? Das kann ich mir leichter machen. Ich überlasse sie euch. Mir? Oh. Ja, nur müsst ihr mir versprechen, dass er ihnen das Leben schenkt. Ich gebe euch mein Wort darauf. Und eure Hand? Ja, hier ist sie. Top. Well, so nehmt die Kerls mit bis über den Rio Pecos hinüber, damit sie nicht hierher zurückkommen und mir Dummheiten machen können. Dort nehmt ihr ihnen die Pferde und die Waffen ab und lasst sie laufen. Und was wir ihnen abnehmen, das sollen wir behalten, Sir? Natürlich. Dann nehme ich sie noch weiter mit, noch viel weiter, damit sie euch hier nicht genieren. Sie sind ja weiter von oben her, nicht? Ja, also wir sind einig? Vollständig einig. Hier gebe ich euch nochmals meine Hand darauf, dass ich ihnen nichts tue, ihnen nicht an das Leben gehe. Seid ihr nun zufrieden? Vollständig. Und ich bin es auch. Aber seht, der Kerl bewegt sich. Er macht die Augen auf. Das war auch so ein Hieb, wie ihn nur Old Shatterhand zu geben versteht. Möchte keinen haben. Der Häuptling kam zu sich zurück. Zunächst schien er nicht zu wissen, was mit ihm geschehen war. Dann besann er sich. »Siehst du wohl, dass ich Wort gehalten habe?« sagte ich zu ihm. »Du bist jetzt mein Gefangener.« Bei diesen Worten nahm ich ihm die Medizin vom Halse und zog ein Streichholz aus der Tasche. Er rief ängstlich aus. »Was willst du mit meiner Medizin tun?« »Ich verbrenne sie.« »Uff, uff, soll meine Seele verloren sein?« »Ja, du hast es verdient. Du hattest dein Wort gebrochen und wolltest mich töten. Dafür wirst du dreifache Strafe leiden. Du wirst aufgehängt, ich nehme dir die Skalpblocke vom Kopfe und verbrenne deine Medizin.« Das Hängen ist für einen Indianer die allerschimpflichste Todesart. Lieber, viel lieber, stirbt er eines langsamen, schmerzvollen, dabei aber rühmlichen Martertodes. Und meine beiden anderen Drohungen waren die größten, die es geben kann. Die Skalpblocke rauben, ohne die man nicht jenseits leben kann, und die Medizin verbrennen, damit vernichtete ich ihn und seine Seele für jetzt und für alle Ewigkeiten. Er versuchte, die starken Banden zu sprengen und schrie voller Angst. »Du tust es nicht, das wirst du nicht tun.« »Ich werde es.« Ich strich das Hölzchen an und hielt die kleine Flamme desselben an den Medizinbeutel, der sofort zu rauchen begann. »Halt, halt«, brüllte er, »verschone mich. Nimm mir mein Leben, nur lass mir die Seele. Was muss ich tun? Was muss ich tun, um dich dahin zu bringen, dass du mir diese Bitte erfüllst?« Ich nahm das Hölzchen weg und antwortete. »Es gibt nur einen einzigen Weg, dich und deine Seele zu retten. Einen einzigen.« »Welchen? Sag es schnell!« Die Augen traten ihm vor Angst und Entsetzen aus ihren Höhlen, denn ich hatte bereits ein zweites Hölzchen in der Hand. »Gebiete deinen Leuten, dass sie sich gefangen geben und alle ihre Waffen ausliefern.« »Das kann ich nicht.« »So stirb und sei vernichtet.« Das Hölzchen flammte auf und der Beutel begann wieder zu rauchen. Da zeterte der Häuptling, dass man es weithin hörte. »Halt! Halt ein, ich tue es! Ich werde diesen Befehl erteilen!« »Gut. Aber versuche ja nicht Zeit zu gewinnen oder mich zu täuschen. Ich gebe dir mein festes, unverbrüchliches Wort, dass ich, wenn du dich nur einen Augenblick sträubst, den Befehl zu geben, dann auf keine weitere Bitte hören und die Medizin verbrennen werde. Ich habe gesprochen und halte mein Wort.« »Ich werde es tun, sicher und gewiss. Mag der ganze Stamm gefangen sein, meine Medizin aber muss gerettet werden. Was habt ihr beschlossen, das mit den Gefangenen geschehen soll?« »Sie werden freigelassen, du auch.« »Und wir behalten unsere Medizinen?« »Ja.« »So mag Senanda Kasi herkommen, welcher der zweite Häuptling ist. Ihm werde ich den Befehl geben und er wird ihn ausführen.« »Gewiss?« »Ja, er muss gehorchen.« Ich ging wieder bis auf Sprachweite auf das Lager zu und rief zu den Roten hinüber. »Der Häuptling Nale Masiow will, dass der Unterhäuptling Senanda Kasi zu ihm komme, aber ohne lange zu zögern.« Ich ging zurück. Als wir sahen, dass der Genannte dem Rufe folgte und wirklich kam, sagte der Kommandant zu mir. »Welche Macht habt ihr über diese Menschen, Sir? Ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, die Medizin anzubrennen.« »Das ist es eben, was ich euch gesagt habe. Man muss die Gebräuche und Anschauungen der Roten kennen, dann ist man gegen vieles gewappnet, dem Nichtkenner wehrlos verfallen.« Senanda Kasi ging, ohne uns anzusehen, zu dem Häuptling hin und setzte sich neben ihm nieder. Ihre Unterredung wurde leise geführt, doch war sie außerordentlich erregt, das sahen wir. Dann stand der Unterhäuptling auf, wendete sich an mich und sagte: »Old Shatterhand hat uns alle für dieses Mal mit einem einzigen Schlage seiner Faust und dann durch seine List besiegt. Aber es wird ein besserer Tag kommen, an welchem der große Manitou uns günstiger ist. Wir sind bereit, uns gefangen zu geben und euch die Waffen auszuliefern. Wohin sollen wir sie legen? Es mögen je 10 und 10 kommen und sie nebst aller Munition hier neben dem Häuptling niederlegen. Aber merke dir, wer eine einzige Waffe verheimlicht, der wird erschossen. Er ging, und bald darauf kamen die Comanchen in einzelnen Gruppen zu 10 Personen, um Gewehre, Messer, Tomahawks, Pfeile, Bogen, Lanzen, Pulver und Kugeln mit finsteren Mienen abzuliefern. Als dies geschehen war, sagte ich zu dem Kommandanten: »Ich übergebe euch die Gefangenen. Es ist nun eure Sache, dafür zu sorgen, dass ihr sie sicher habt. Lasst keinen entkommen.« »Sorgt euch nicht, Sir. Bin froh, dass ich sie habe. Werde sie zunächst in unsere Mitte nehmen und mit ihren eigenen Riemen binden.« Während er dies durch seine Soldaten ausführen ließ, ging ich wieder eine Strecke vor, legte beide Hände als Schallrohr an den Mund und rief zu Al-Shorehand empor: »Sis ente penihil, die Apachen mögen kommen.« Der Ruf wurde verstanden, und einige Minuten darauf kam er an ihrer Spitze im Galoppe heruntergeritten. Ich ging ihm entgegen. Er sprang vom Pferde und fragte: »Wir sahen, dass euch der Häuptling erstechen wollte, ihr habt es ihm aber gut gegeben. Was ist nun die Folge? Da liegen ja alle Waffen, und die Innsmen sind von den Dragonern eingeschlossen. Sie haben sich ergeben müssen?« »Ja.« »Wie habt ihr das angefangen, Sir?« »Ich drohte, die Medizin Nale Masius zu verbrennen.« »Recht so. Dumme Kerls, so abergläubisch zu sein. Was werden wir aber mit ihnen anfangen? Es ist so unbequem, sie mitzuschleppen. Auch werden sie die Oase kennenlernen.« »Nein, der Kommandant ist auf den guten Gedanken gekommen, nicht mit uns zu reiten, sondern umzukehren. Dem habe ich sie übergeben. Er bekommt dafür ihre Pferde und ihre Waffen und lässt sie erst jenseits des Rio Pecos frei.« »Well, das ist das Allerbeste, was geschehen kann. Wir reiten also ohne die Dragoner hinter Wupaumugi her?« »Ja.« »Wann?« »Wir haben hier nichts mehr zu tun. Unsere Pferde haben getrunken und die Schläuche sind gefüllt. Wir können sogleich fort.« »Da wollen wir uns auch nicht lange verweilen. Je eher wir den Naiini auf die Hacken kommen, desto besser ist's.« »Ja, wollen nur erst zärtlichen Abschied von dem lieben Kommandanten nehmen.« Ich stieg auf das Pferd und ritt mit Al-Shorehand zu ihm hin. »Wollt ihr schon fort, Mischus?« fragte er. »Es tut mir wirklich leid, dass wir nicht länger beieinander bleiben können.« »Uns ebenso«, antwortete ich. »Wir hätten euch gern noch länger Gelegenheit gegeben, so dumme Gräbesucher kennenzulernen.« »Dehnte er verlegen. »Vielleicht wisst ihr nun, welches Kleidungsstück mehr zu bedeuten hat, der Jagdrock eines Westmannes oder die Uniform eines Dragoneroffiziers. Nehmt euch das zu Herzen und lebt wohl.« »Lebt wohl«, echete er, noch verlegener als vorher. Wir setzten uns an die Spitze unserer Apachen und ritten fort. Schon nach wenigen Minuten konnten wir, zurückblickend, die 100 Bäume nicht mehr sehen. Wir kamen von Stange zu Stange, indem wir der breit und tief ausgetretenen Fährte der Naiini-Kamanschen folgten. Je weiter wir vorwärts kamen, desto sicherer und enger schlossen wir die Kaktusfalle, in welche wir sie trieben. Ende von Abschnitt 22.